komm raus! Komm raus! Sind die neue selben Leute drin wie vor 2 Jahren? Mich wundert nur eins. Ja. Nur ist der regierende Bürgermeister da, hier? Ja, ja, da ist er, richtig. Müsste ja der Adenauer eigentlich auch da sein, nicht? Nein, der darf ja nicht. Wieso, der darf nicht? Der darf nicht, der war ja heute schon im Fernsehen. Nein, nein. Laut Koordination darf ein Schauspieler nur einmal am Tag im Fernsehen sein. Also, wenn dieselbe Stimmung ist wie vor 2 Jahren? Ja, bitte! Bitte. Hat ja einer angeklatscht? Du, das war einer von der Konkurrenz. Warum? Der, nein! Der will uns unsicher machen. Nein! Es war einer von der SPD, der dachte, es hier ist eine SPD-Veranstaltung. Glaube ich mir. Berlin ist eine SPD-Stadt? Natürlich! Natürlich gegen den Willen der SPD. Aber was haben Sie denn angestellt hier? Angestellt? Na, in der Verwaltung, einen nach dem anderen. Na, hör mal. Ah, hör mal. Was denn für welche? Alles Menschen aus dem Buchhandel. Was? Aus dem Parteibuchhandel. Hey, ja. Alles. Das stimmt? Sagt man nur so, das ist ja Volkesmund. Nein, Volkesstimme ist Springers Organ. Hey, ja. Was sondert dieses Organ denn ab? Ja, nur. So Überschriften haben sie, so Blöcke, so oben drüber, so Balken, ja. Da steht zum Beispiel also, Khrushchev verrät Ulbricht. Das wäre eine verdienstvolle Gemeinheit. Ja, nu, aber klein steht drunter, wie man Wodka trinkt, ohne sich den Bart zu bekleckern. Ja. Du, die Überschriften kenne ich. Ja? Ähnlich so. Köln verliert gegen Hertha BSC. Na klar, meine Mannschaft. Nicht die Nerven und gewinnt 5:0. Ja. Das sind kommunistische Äußerungen. Nein. Jawohl. Hör mal, Mensch. Bring doch hier nicht einen ernsten Ton in unser Plaudern. Kommunisten, sie sind Kommunisten. Nein, das stimmt eben nicht. Kommunisten sind eben nicht Kommunisten. Was meinst du denn, wie viele Teile der Ostblock zerfällt? Das kommt drauf an, von wo aus man ihn fallen lässt. Ja, was meinst du? Gut, aber was meinst du zum Beispiel, was du bist, wenn du Albanese bist? Da bin ich ganz schön beschissen dran, du. Richtig. Ja. Da bist du nämlich gegen Tito. Ja, und was hast du, wenn du Tito bist? Unbedingt Angst. Nee. Da hast du alle Hände voll zu tun, weil links musste Khrushchev die Hand drücken und rechts musste die Dollars zählen. Ja. Und wenn ich in Pole wäre, was müsste ich dann? Ja, ganz zufrieden sein, dass China weit weg liegt. Ja. Sehr weit weg. Ja, und wenn ich nun Chinese wäre, was hätte ich dann? Sag mir jetzt nicht ein Lokal in Westdeutschland. Nein. Ja? Nein. Nein, also, dann zum Beispiel, dann hättest du. Was? Dann hättest du gegen Khrushchev, Ulbricht, Gomulka und den Rest der Welt. Das ist doch... Ja, nur eins, wir müssen uns ja gegen die Übermacht aus dem Osten, müssen wir uns ja sichern. Wie sichern? Wir müssen uns bevölkern. Was? Wir müssen mehr werden. Mehr? Jawohl, wir müssen mehr Kinder haben. Deutschland erwacht, du musst ins Bett. Ab sofort müsste jede deutsche Familie 7 Kinder haben. Richtig, 7 ist noch nie allein geblieben. Der Adolf hat nämlich auch mit 7 angefangen. Richtig, in München. Was guckst du mich dabei? Ja, ja, so. Aufgehört hat er mit 99%. In Österreich? Ja, so, ja, so. Da hat er ja heute noch 50%. 50%, mein Schliebowitz hat 52%. Ja. Und was hat die FDP? Die FDP, die hat nicht mal Schliebowitz. Na ja, eben. Ja. Wenn der Mende wenigstens Slivovic hieße, nicht? Ja. Warum bitte das? Dann könnte man ihn runterkippen. Ja! Ja, hast du recht. Im Kippen ist er Autodidaktor. Ja, ja. Kippen Erich. Ja. Junge. Also, der Dehler wird es ja nie lernen mit dem Kippen. Was hat denn der Dehler mit der FDP zu tun? Ja? Junge, der ist da Mitglied. Das halte ich für ein Gerücht. Ja. Der gehört zu den Gründern. Zu den Gründern? Ja. Da kannst du mal sehen, was aus einer Partei werden kann. Guck die CDU an, da siehst du mal, was aus keiner Partei werden kann. Da guck Guck dir die SPD an, da kannst du mal sehen, was aus meiner Partei wählen kann. Du. Was denn, die SPD ist deine Partei? Ja, die tut manchmal so. Denn hin? Du kannst doch nicht einfach abhauen, wenn du... Das war als Schlusspointe gedacht. Entschuldigung, man musste mich doch vorher informieren. Wer nicht informiert, kann wenigstens nicht falsch informieren. Das ist eine billige Ausrede. Nein, das ist ein Zitat von unserem bayerischen Ministerpräsident. Denten. Denten? Ja. Nee, das ist ja Gott sei Dank bloß einer. Nein, das heißt Denten von unserem bayerischen Ministerpräsidenten. Du musst den Dativ anwenden. Dativ anwenden? Ja. Ich fürchte, das hilft bei dem auch nicht mehr. Ja. Das kannst du aber gar nicht sagen. Also hier bei uns in Berlin war da sehr vernünftig gesprochen. Du. Das ist überhaupt komisch. Wenn jemand hier in Berlin eine Rede hält, dann klingt es plötzlich immer so herzlich. Ne? Ja. Vielleicht mal erklären, warum er diesen Text nur ausrechnet zu dieser Melodie singt. Hm? Das ist doch eine Schnulze für Oma Puffvogels Engeltochter. Und ich bin ja schließlich in einem Alter, was man zwar nicht als Opa Puffvogel, aber doch immerhin als gesetzt bezeichnen kann. Also das ist keine Schnulze, das ist Bernstein. Na und, Ralf Maria Siegel, das ist ja auch ein hübscher Name. Also ja, aus Westside Story, Mann. Aha. Ich finde den Titel schlecht. Was? Ja, wenn wir schon eine Bezüglichkeit für uns hier reinbringen wollen, dann muss der Titel doch heißen Ost. West-Side-Story. Ha, genau, und das machen wir jetzt. Also ihr Münchner, ihr spielt Ost und wir Berliner, wir spielen West. Also, habt ihr noch eure Personalfragen gelöst? Fertig! Ist der Osten gerüstet? Für Frieden und Freiheit! Wir sind schon in der Rolle. Also was ist, kennt ihr die Parole? Kennedy! Kennedy! Kennedy! Haben die ein Glück? Warum? Dass der andere damals die Wahl nicht gewonnen hat, hätten sie dauernd brüllen müssen. Nixon! Nixon! Nixon! Nach West-Berlin. All das, das ging auf 1, 2, 3. Gäbe es nicht Ulbricht und die Partei. Jedes Frohe in Ost-Berlin kriegt ein Bäckchen aus West-Berlin. Jedes glückliche Frau und Mann stellt er das westliche Fernsehen an. Wohlstand, der kommt aus Amerika, Brathähnchen kommen aus Amerika. Selbst Adenauer sagt immer ja, spricht er mal über Amerika. Jeder ist froh als Sozialist, weil am Profit der beteiligt ist. Bäh, bäh, der Aktivismus wird euch besiegen. Deshalb ist auch kein Schnürsenkel zu kriegen. Kennedy kam aus Amerika, mehr Jubel als in Amerika. Etchab came aus Amerika, jeder sagt heute in Amerika. Ich bin ein Berliner. Ah! Wir haben die Freiheit im Großformat. Jeder bei uns ist ein Demokrat. Bei uns fällt wirklich das freie Wort. Deshalb muss unser Paczenski fort. Khrushchev, der kam aus dem Sowjetland, mehr Jubel als in dem Sowjetland. Etchabkin aus dem Sowjetland, jeder sagt heute im Sowjetland. Ich bin ein Sachse. Hat er das wirklich gesagt? Ach, das wird er nie sagen. Warum nicht? Weil er nicht mit Ulbricht die gleiche Sprache sprechen will. Khrushchev war früher Choleriker, heute schaut er auch nach Amerika. Castro, der Anglo-Hysteriker, schimpft mit Zitum auf Amerika. Meine Damen und Herren, jede Entspannung muss durch uns geprüft werden. Erst kürzlich sagte der amerikanische Außenminister auf meine gesamtdeutschen Bedenken hin, Sie können einen schwach machen. Mit einem Wort, seid deutsch, seid einig, seid so, wie ihr bleibt. Neulich hat erst ein französischer NATO-Offizier zu mir gesagt, ach, sagte er, oder oui, oder so in der Form, sagte er, ja. Seitdem die Deutschen hier sind, fühle ich mich wieder als Franzose. Das ist doch gar nicht so. Zu mir hat ein Pole gesagt, seitdem die Deutschen Kommunisten sind, ne, hält er Lenin für einen Quäker. In der NATO war bis dato alles planlos und ratlos, ja, ja. Aber leise sind wir auch schon da. Denn da muss was Deutsches rein, zick und zack. Satelliten, alles Nieten, Parasiten, Banditen, da da. Nur in Pankow ist der Geist 1A. Zack, zack. Herr Kinnick, hab ich gleich gesagt, so geht das nicht, ne? Was? Wieso? Nein, so kommen wir nie zusammen. Mit der Musik kriegen wir nie eine Wiedervereinigung. Was denn, ihr wollt eine Wiedervereinigung mit was? Mit was, mit was, mit euch natürlich. Ja, man, das ist doch bestimmt wieder so ein Lippenbekenntnis, ne? Ach, Quatsch, Lippenbekenntnis sind doch nur Worte, man, ich seh's doch den Barzel an Augen an. Ja. Was meint ihr denn mit Barzel? Ist das ein Spitzname? Barzel, Spitzname. Das ist der Minister für gesamtdeutsche Fragen. Haben Sie auch einen für die Antworten? Mädel, nein, aber Sie überlegen sich, ob Sie den für die Fragen wieder auch einsparen können, ne? Ja, also, wenn wir andere Musik brauchen, muss man sich überlegen, was passt auf Berlin? Berlin. Ja, auf Berlin, was würde da passen? Berlin. Typisch, sagt einfach Berlin und glaubt, da kommt immer Applaus. Ja. Nein. Ich mein Berlin, Irving Berlin. Das ist das GEMA-Pseudonym von dem. Zu Deutsch Irving Berlin. Ost oder West? Das ist ein Komponist, der O Tannenbaum auf Englisch komponiert hat. Nur sagen, frohes Fest. Aber bevor hier der Weihnachtsmann kommt, kann mir vielleicht noch einer mal erklären, wie wir die beiden Volkshaufen hier wieder zusammenkriegen, ja? Ja, ja, also ihr wollt wissen, wie Ost- und Westberliner wieder zusammenkommen. Hm? Ja. Ja! Entschuldigen Sie bitte, können Sie vielleicht mal Ihren Kamm benutzen? Oh, bitte gern. Dankeschön. Oh, das ist aber ein schöner Kamm. Ja, den haben wir von einer Safari mitgebracht. Safari? Ist das so eine Art Tombola? Oh, nein. Das ist eine Pirsche im afrikanischen Urwald, also herrlich. Müssten Sie unbedingt... Oh, Verzeihung. Also, Sie kommen aus dem Westen? Ja, aus Berlin-Schöneberg. Wir leben in Pankow. Sie leben in Pankow? Ja, Sie haben recht, ich übertreibe, wir wohnen da. Irrsinnig interessant. Wie meinen Sie? Ja, man hört ja so viel. Wir hören kaum was. Ja, aber man sagt doch. Wir sagen gar nichts. Na, wenn man so denkt. Das tun wir schon lange nicht mehr. Sehen Sie, wir im Westen hoffen doch. Ja. Behalten Sie doch den Kamm, wenn er Ihnen gefällt. Gern. Wenn es Sie beruhigt. Ja, dann. Ja, dann möchte ich Sie nicht länger aufhalten. Das heißt, eine Frage hätten wir. Man sagt, im Westen sei alles wundervoll. So wundervoll ist wahr. Wir haben überfüllt das Übersoll. Das Übersoll. Schon seit 10 Jahren, wir schubsen Bosnien alle, bis uns die Knie schlackern. Wo bleibt denn die Liebe in eurem Wunderland? Deutschlands Männer sind nicht glücklich. Trotzdem im Westen ist alles wundervoll, wundervoll, ist alles wundervoll. So. sagen Sie mal. Sagen Sie mal, kennen Sie den? Vorsicht, Vorsicht, mein Sohn ist in der Nähe. Passen Sie auf, ein altes Mütterchen geht in einen Ostberliner HO-Laden. Guten Tag. Freundschaft. Ich möchte gerne 2 Pfund Mehl. Mehl haben wir nicht. Dann möchte ich 2 Pfund Butter. Butter haben wir nicht. Dann geben Sie mir 2 Pfund Zucker. Ich möchte mir einen Kuchen backen. Zucker haben wir nicht. Dann geben Sie mir wenigstens 20 Eier. Dann mache ich mir einen schönen Eierkuchen. Liebe Dame, Eier haben wir auch nicht. Warum haben Sie das alles nicht? Ja, da müssen Sie sich beim Adenauer beschweren. Der ist ja schließlich schuld an allem, der Adenauer. Der Adenauer? Also wenn ich den erwische, dem reiße ich den Spitzbart ab. Nur ganz leise, wer hier laut lacht, lacht sich Sorgen um. Wer hier nicht lacht, ist nicht langsam und nicht dumm. Und wer stumm lacht, weiß dann auch genau warum. Hören Sie auf, ich weiß auch nicht. Ja. Zwei Fopos stehen oben auf der Mauer, ja? Und gucken direkt unter sich runter nach West-Berlin. Na, Wilfried, wie fühlst du dich hier oben auf der Mauer? Dufte! Was machst du denn, wenn ich dir einen Hintern trete? Schicke ich dir jeden Monat ein Paket. Nur ganz leise. Wer hier laut lacht, lacht sich Sorgen um. Wer hier nicht lacht, ist nicht langsam und nicht dumm. Und wer stumm lacht, weiß dann auch bestimmt warum. Wie kommen wir denn dann zusammen, West? Fantasie, Mr. Hammer. Es gibt ja immerhin noch eine gesamtdeutsche Olympiamannschaft. Man muss da mitmachen. Da kommst du nach Tokio. Tokio? Das ist aber fein, du. Was soll ich in Tokio? Was du in Tokio sollst? Da siehst du Fernsehen, die haben da die kleinen Apparate. Da guckst du so 1, 2, 3, 4, sagen wir 5 Tage, hast du Ohren, schleppst du so diesen hier. Da isst du da einen Bratling, also bei dem Bückling, der so ungefähr 5, 6 Tage in der Sonne gelegen hat. Kriegst du die Helps los, siehst du fast aus wie ein Chinese. Mit denen sprechen die Funktionäre sowieso nicht mehr. Ja, nun, na, schön. Ja, aber wie komme ich in eine Olympiamannschaft, du? Da musst du Sporttraining. Ich kann doch bloß Federball. Da stehst du ja um auf Hammer werfen, ist ja dieselbe Ballistik. Was soll das? Wie komme ich da mit in eine Olympiamannschaft? Wie du da reinkommst, da weiß ich einen Trick. Ja? Ja. Möglichst weit werfen, den Hammer. Kontrollier, das olympische Turnier. Kontrollier, für 164. Wenn du Meister im Sport bist und jeden Rekord frisst, im Laufen und Springen, im Boxen und Schwingen, lässt du die Sorgen hinter dir. Kontrollier, ins Horn öffnet sich die Tür. Kontrollier, hast du ein Rindzucht in der Kür. Musst du dem Funktionär die neue Welle zeigen. Und schau da weg von deinem Dreck, da ist der Sportsgenosse weg. Das ist alles ganz schön und gut, aber wenn das jetzt einer nicht mehr so schafft, bitteschön, ich könnte noch 10.000 Meter laufen, aber nicht um die Wette. Und nicht hintereinander wächst. Ja, dann musst du warten, bis wir dich im Osten besuchen. Ja, wer macht denn das schon? Verzeihung, sind Sie Krupp-Mitglied? Mir hat man immer gesagt, beiz die Zähne zusammen, damit man nicht merkt, dass du nach Essen riechst. Willst du Eisen oder Stahl? Es liefert beides, ganz egal, der alte Klub. Unser Club von Krupp. Ob das Adolf oder Wilhelm, ob das NATO, wer was will, macht unser Club. Unser Club von Krupp. Zwar wir machen nicht mehr die Kanonen, weil sich die Kanonen nicht mehr lohnen. Die Kanonen, doch die Teile, die man braucht, dass dann die Scheiße wieder raucht, macht unser Club. Unser Klopferkopf. Also mein Mann ist neulich in Elisabeth Will in eine Schießerei geraten. Der ist richtig beschossen worden. Mein Mann ist in ein Frankfurter Nachtlokal geraten. Der ist richtig Wer hat da geschossen? Lauter Schwarz. Stahlmantel geschossen. Nee, das ist interessant. Die stellen wir her. Sie liefern sowas? Das ist ja purer Leichtsinn. Nee, Entwicklungshilfe. Sie glauben Sie, dass es da Leute gibt, die sowas auch in den Osten liefern? Also mein Mann ist Embargo-Referent. Wir glauben das nicht. Moment mal, nur haltet die Luft an, ihr Zweifler. Wir haben für euch ein herrliches Rezept. Für uns gibt's nicht Osten, für uns gibt's nicht Westen. Wer anders denkt, ist schon gehandicapt. Uns öffnet Stahl und Eisen, Tor und Tür. Die Herren dieser Welt sind immer wir. Es ist kein Job, so wie mein Job. Es gibt keinen Stopp für unseren Dreh. Kommt uns doch nicht an mit Marx und Engels. Über allem steht das Kapital. Was wollen Marx und Engels, diese Bengels? Der Stärker ist doch das Kapital. Es ist kein Job, so wie mein Job. Wir gehen nie hopp, wir sind am Ball. Vor uns stehen nicht nur die Kommunisten strang. Nein, auch Chinesen werden schnell zum Lamm. Ideologien werden abgestellt, nur Geld herrscht in der Welt. Nur Geld herrscht in der Welt. Knicken wir sagen. Was Sie wollen, für mich wird das Leben als Kapitalist so anstrengend. Immer Angst haben müssen, dass sich die Lage mal entspannt. Nie. Ja, Kinder, so kommen wir ja auch nie zusammen. Wenn Bonn die Zone schießen lässt, auf die Chinesen meine ich. Ach so. Es wäre ja auch eine Anerkennung der DDR. Nee, das war ein Versprecher. Es wäre auch eine Anerkennung des sogenannten Versprechers. Ja, du, aber ich weiß ja noch eins, was Ost und West gemeinsam haben. Ja, ja, ich weiß auch. Die Nazis. Aber ungeheuer. Oh, nee, genau. Nee, nicht doch immer auf die armen Kerle. Die werden ja ganz in die Enge getrieben. Sehr richtig, die werden schon so in die Enge getrieben, dass sie nur noch in Haufen auftreten. Weißt du, was es heißt, Nazi? Wohin ist dein Geist, Nazi? Ja, an der Macht, heute in Bonn und Acht, nur die Kleinen sind die dummen Nazis. Zwischen Ost und West, Nazi, werden sie erpresst, Nazi. Einst stolz der Nation, heute in der Fraktion, und nur mit Pension nach Nazi. Bei uns in Berlin ist das ja ganz anders. Was war damals im Sportpalast? Komm her doch nicht wieder mit dem Abgebrochenen, immer mit demselben. Kommt ja ein mit dem Kleinen da. Na und? Na und was hat er gefragt? Na was hat er gefragt? Wollt ihr den Totalen? Ja, nun ja, hat er gefragt. Nun wollt ihr den Totalen? Da haben die Berliner ja gerufen, ja? Das ist auch eine höfliche Frage, eine höfliche Antwort. Dem Spreeatener, dem konnte keiner, ob Kaiser, ob Diktatur, wenn's ihm nicht passte, war wie ein Freier der Stur. Die Welt, das weiß man, hält für ihn die Luft an, doch wo blinkt, doch keiner ist für ihn erstickt. Berlin, Berlin, wer kann sich dir entziehen? Die Welt ist dich gedrängt, hier in Eilenburg. Burschland, der kommt aus Amerika, Radhitschen kommt aus Amerika, selbst Adenauer sagt immer ja, spricht einmal über Amerika. Leise, nur ganz leise. Wer hier laut lacht, macht sich Sorgen drum und um. Weißt du, was es heißt, Nazi? Wohin ist dein Geist, Nazi? Komm und trainier, komm und trainier. Für das olympische Turnier. Doch die Teile, die man braucht, dass dann die Scheiße wieder raucht, macht unser Traum. Wesen und ruft begeistert: So war in Berlin! Berlin, Berlin, ob Ost, ob West-Berlin, keiner kann dir säuselt der Wind durch die silbrigen Gestänge Siams. Küche, einen Kaffee bitte. Küche, zwei Kaffee bitte. Ich frag nie in Reck, hätte ich Küche, drei Kaffee bitte. Moment. Tolstoi, Krieg und Frieden, Seite 736, Zeile 15. Vier Kaffee. Für mich auch ein Kaffee, bitte. Küche, und einen Tee, bitte. Ich sagte Kaffee. Ja, ich sagte ja Tee. Also, aber jetzt fällt es mir überhaupt erst auf, also, weil Sie sprechen ja Klartext hier. Also, weil Sie wissen überhaupt gar nicht, wo Sie hier sind. Offensichtlich in einer psychiatrischen. Sagen Sie mir schnell, wohnt bei Ihnen ein Gewicht. Darf ich mal Ihren Pass sehen? Bitte sehr. Der ist ja echt. Sagen Sie, wo lassen Sie fälschen? Sie verkennen mich offensichtlich. Ja, und Sie verkennen offenbar dieses Hotel. So. Sie haben es noch gar nicht mitgekriegt. Sie verkehren noch nur. Also, Sie haben ja einen echten Pass, ja. Kann ich es Ihnen ja verraten. Wir verkehren doch nur. Spio! Ah! Spio ist die Bezeichnung für Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft. Ja, das haben Sie aber nur gut gemacht. Sagen Sie, hier wohnen nur Spione? Nur Spione. Von wo? Ja, der eine ist aus Aschaffenburg. Nein. Ich meine, für wen? Für welche Seite? Für beide Seiten. Alle? Alle. Das ist ja entsetzlich. Wieso entsetzlich? Was spionieren die denn hier in diesem Kaff? Nein, in diesem Kaff ist natürlich nicht so. Natürlich nicht zu spionieren. Ich meine, die spionieren auch nicht direkt, sondern die geben ja hier nur weiter. Ach. Zittern die erst mal am 18. Mai? Sie zittern. Karl May, zweiter Band, letzte Zeile. Uff, uff. Warum hat er ihr den Brief denn nicht selbst gegeben? Die beiden kennen sich ja gar nicht. Die kennen sich gar nicht? Nein, da wäre ja die ganze Romantik beim Teufel. Und Sie sind der Briefkasten? Ja, der Briefkastenonkel. Ja. Für sowas geben Sie sich her? Nein, diese Aufgabe gebe ich mich hin. In einem so schmutzigen Gewerbe? Wieso schmutzig? Na, Sie sind doch offensichtlich beteiligt an der Preisgabe wichtiger, entscheidender militärischer Geheimnisse des Westens. Ja, ich gebe ja nur dann heraus, wenn ich dafür etwas hereinbekomme. Was? Entscheidende militärische Geheimnisse des Ostens. Ach so. Ja, dann muss ich schon fragen. Wohnt bei Ihnen... Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie kommt gleich wieder. Haben Sie aber eine sehr patzige Antwort gegeben. Kommt daher, weil ich im letzten Semester im Konservatorium gefehlt habe. Ah, ja. Sagen Sie, da hätte ich schon eine Frage. Ja? Interessiert sich denn die Polizei nicht für dieses Hotel? Wieso eine Polizei? Hier geht doch alles ganz friedlich zu. Friedlich? Ja. Nemo Käckchen Rüftzopzi. Heiß Edip. Nösche Knat. Können Sie mir vertraulich mitteilen, was der Herr für eine Sprache spricht? Spiegelschrift. Nösche Knatsch, Dankeschön. Ries Edip, bitte sehr. Nasser Edni. Hä? Interessant. Ich hätte jetzt eine Frage. Sagen Sie mal, Moment mal, jetzt fällt es mir überhaupt erst auf. Bitte? Sagen Sie mal, Sie zogen eben in Zweifel, ob es hier friedlich zugeht. Ja, wenn Sie mir das Gegenteil beweisen können. Ja, es hat nein. Also ich würde es einmal versuchen. Nehmen wir einmal an, die Amerikaner entdecken eine neue, furchtbare Rakete. Ja. Was nützt die Amerikaner diese Rakete, wenn die Russen vor dieser Rakete gar keine Angst haben? Nichts. Wie können aber die Russen Angst vor der amerikanischen Rakete haben, wenn sie sie gar nicht kennen? Stimmt. Ja. Also müssen doch die Amerikaner dafür sorgen, dass die Russen diese Rakete kennenlernen. Ich weiß, indem sie ihnen eine hinüberschießen. Nein, da müsste ja funktionieren. Also die Konstruktionspläne dieser neuen amerikanischen Rakete wandern unauffällig von Hand zu Hand, bis sie in die Hände der Russen gelangt sind. Ja, Moment, dann können doch die Rakete nachbauen. Warum denn? Die Amerikaner kennen sie ja schon. Nein. Die Russen bauen gegen diese amerikanische Rakete eine Anti-Rakete, deren Pläne wiederum unauffällig von Hand zu Hand wandern, bis sie in die Hände der Amerikaner gelangt sind. Ja, richtig. Und die Amerikaner bauen gegen diese russische Anti-Rakete wieder eine amerikanische Anti-Anti-Rakete, gegen welche die Russen wiederum eine Anti-Anti-Raketen-Rakete bauen. Und die Amerikaner wieder eine Anti-Anti-Raketen-Raketen-Raketen-Rakete. Jetzt haben Sie einen Treibsatz vergessen. Also eine Anti-Anti-Raketen-Raketen, das diktiere ich meiner Sekretärin dann. Ja, aber nun sagen Sie doch mal selbst, ich meine, Sie brauchen da nicht in Zweifel zu ziehen, dass es hier friedlich zugeht. Na und wie und mit geteilten Kosten. Der Wettbewerb, morgen ja. Melken die Liebsten ihre Lämmer. Im Sommer sind die Ziegen am schönsten. Ich verstand nur Lämmer. Was wollte er denn? Seine Rechnung. Ah, jetzt. In dreifacher Ausfertigung? Ja, für Washington, Moskau und Frankfurt. Was ist denn Frankfurt? Sein zuständiges Finanzamt. Ja, dann hätte ich doch eine Frage. Ja? Wohnt hier ein gewiss... Gewiss? Da dachte ich mir's doch. Gewiss wollen Sie jetzt wissen, warum das alles so komplizierte Wege geht. Ja, zum Beispiel, ja. Warum tauschen die beiden Raketenkonstrukteure ihre Pläne nicht einfach direkt aus? Das geht ja nicht. Na, da könnte ja jeder kommen und den Zwischenhandel ausschalten. Oder warum ruft Kennedy den Khrushchev nicht über den heißen Draht einfach an? Den gibt's ja jetzt und sagt, hör mal... Das geht ja nicht, die beiden duzen sich ja gar nicht. Na, außerdem trauen die sich gar nicht über den Weg. Und dann dürfte sich ja eins dürfte ja nicht vergessen. Auf Verrat militärischer Geheimnisse steht nach wie vor Zuchthaus. Ja, sehen Sie, unterstützt mich. Wieso lässt du Sie stutzen? Das lässt mich stutzig. Weil, wenn die Spione hier schon so öffentlich ihre Geheimnisse so austauschen, warum wird dann überhaupt noch ein Spion verhaftet? Das sind ja die Kriminellen. Die geben gefälschtes Material weiter. Sowas ist natürlich gewissenlos, nicht? Ach, jetzt verstehe ich Sie. Sie meinen also, die gewissenhaften Spione erhalten damit den Weltfrieden? Natürlich, indem sie das Gleichgewicht herstellen, nicht? Das steht doch ganz außer Frage. Tja, da hätte ich schon eine Frage. Du fragst sie aber nicht so penetrant, ja? Die beiden merken doch, dass sie mich jetzt langsam in die Enge treiben wird. Naja, dann frage ich pervers. Andersrum. Ja, so, ja. Wohnt bei Ihnen ein gewisser Herr Morabitzki? Moment, ich weiß schon. Morabitzki? Nein, der ist bereits im Zuchthaus. Ist er... Im Zuchthaus? Ja. Was macht er da? Der sitzt. Was, der sitzt? Ja, wegen Verrats militärischer Geheimnisse der NATO. Ach, waren es gefälschte? Nein, es waren echte. Aber er hat gesagt, er liefert an die Russen. Und an wen hat er geliefert? An die Franzosen. Bayernland, du bist mein Freund, gestern, morgen und auch heut. Jedem Menschen es gefällt, du, das schönste Land der Welt. Meter. Mensch, Onkel Alois, Mann, du singst ja wie die Kallas von Garmisch-Partenkirchen. Ja, Onkel, dein Gesang ist richtig eine schnaffte Bediene. Da möchte ich mir auch mal reinschaffen. Oh, mei, jetzt habe ich kein Wort verstanden. Aber ich glaube, euch gefällt's, hä? Ja, ja. Was ist? Ja, ist schon eine dufte Show in Bayern, ja, ja. Aber wisst ihr. Aber was ist aber? Jetzt hör auf. Ich kann's ja verstehen. Aber schau mal, Bayern ist doch viel schöner als Berlin. Was ist? Ja. Boris, schau hier, das Bayernlandl ist das schönste Stück Lehre, was der Herrgott je geschaffen hat. Berlin ist doch kein Staat, nicht? Ja. Dieses Gehetze, dieses Gewurrl umeinander, gell? Da kommt kein Mensch dazu, mal ein echtes Volkslieder zum Singen, wie ich vorher. Ja, Mensch, du hast ja vorhin alleine ganz schön in die Schmeckert, Onkel Alois. Aber wir haben in Berlin einen Chor, sagt dir du. Ein Chor! Ja, so einen Chor gibt's nirgends auf der ganzen Welt. Ja. Wenn du den Chor hörst, dann weißt du überhaupt erst, was das heißt, Berliner zu sein. Ja, wenn der auftritt, schlagen alle Herzen höher. Ja, aber bevor der auftritt, du. Da kommt erst ein Ansager auf die Bühne, der tritt zu aller Seite und dann sagt er: Wird es mal wo feierlich ernst und ganz erhaben, holt man einen vom Senat und dann die Schöneberger Sängerknappe. Auf sie steht nicht nur Berlin, Hamburg steht auf sie und Wien. Und weil sie noch immer stehen, bleiben sie auch so hübsch stehen. Als Bote Berlins dringen sie in die Herzen, als Bote Berlins dringen sie ins Gemüt. Sie singen und dringen und dringen und singen. Und schon hat Berlin einen neuen Kredit. Denn in der Frontstadt, da braucht man Zerstreuung. Und was sie da singen, heißt Truppenbetreuung. Danke. Und nun die Schöneberger Sängerknaben. Berliner Jungen, die sind auf Rat und sind hellwach. Hey! Berliner Jungen, die hauen ihren Eis auf Dach. Haltet ihr den denn nur wer Mut hat, yeah. Und sind wir auch so kleine, so seien wir die Szene und sind als Bollwerk wichtig. Hey! Der Lieber Jungs erreicht dich! Drum lass die Welt noch gaffen, Kess, Berliner Jungs, die schaffen es, Berliner Jungs, die schaffen es, Berliner Jungs, die schaffen es, ja! Ich will zu Hause. Naja, noch drei Tage kannst du ja wieder dein Pflaster treten, den ollen Leierkasten hören. Den weiß auch wieder, wo uns der Schuh drückt. Hm. Dürf ich denn auch wieder auf dem Fußballplatz? Aber immer dürfst du das. Fußballplatz? Ja. Haben Sie überhaupt eine Mannschaft? Mann, Onkel Alice, was für eine dusselige Frage. Eine Mannschaft. Mann, wir haben so viele Mannschaften, die kannst du ja nicht zählen. Hm? Wir kennen überhaupt keinen Spieler mit Namen nicht. Hm. Onkel Alois, du kennst nicht Hanne Sobeck? Ist das ein Spieler? Nee, dazu ist er zu alt. Na, ist er Trainer? Nee, dazu ist er zu alt. Ja, vielleicht ist er gar Bundestrainer. Nee, dazu ist er zu jung. Über den weiten Rund des Olympiastadions hängt die Spannung wie ein Schauspieler ohne Text. Hungrige Berliner, 50.000 fußballhungrige Berliner drücken 100.000 verschwitzte Berliner Damen Daumen. Dumpf schallen die Schläge durch das weite Rund und die fiebrige Fußballatmosphäre. Schläge, die unsere Berliner Jungs dem schwarz-weiß karierten Leder erteilen. Zwei Tore haben unsere Jungs schon gegen die Kölner geschossen. Erst eins und dann noch eins. Mit anderen Worten, Sie haben ein Tor nach dem anderen geschossen. Und das ist am vorigen Sonnabend nicht einmal Karlsruhe in dieser Reihenfolge gelungen. Die schossen erst keins und dann gar keins mehr. Und das will etwas heißen, wo die nervliche Belastung dieser Stadt den Spielern in den Stiefeln steckt und auch sonst überall. Aber da läuft der Ball schon wieder. Unsere Jungs lassen den Ball laufen. Wohin lassen sie ihn laufen? In die Beine der Kölner. Und was machen die Kölner? Sie nehmen ihn. Das ist nicht sehr sportlich, meine Herren. Wo Berlin auf die Hilfe eines jeden Einzelnen angewiesen ist. Und da steht ein Berliner Stürmer direkt vor dem Tor. Was macht der Kölner Torwart? Er nimmt ihm den Ball ohne ein Wort des Trostes weg. Wie haben wir immer euch zugerufen? Macht das Tor auf! Aber was machen die Kölner? Sie verriegeln es. So geht es nicht, meine Herren. Pfui, pfui, pfui. Es ist doch nicht zu fassen. Auch der Schiedsrichter scheint etwas gegen Berlin zu haben. Ein bedenkenloser Düsseldorfer. Der auf jede Aktion, die Berlin tut, pfeift, jawohl. Und da tönt doch schon der Schlusspfiff. Unsere Jungs liegen sich in den Armen. Unsere Mannschaft hat sich Berlins würdig erwiesen. 11 tapfere Prachtbuben haben gegen einen zahlenmäßig weit überlegenen Gegner einen moralischen Sieg errungen. Zum Schluss noch das Schlussergebnis. Köln schlägt die siegreiche Berliner Mannschaft mit 8:2. Aber, Onkel Alois, dafür haben wir einen Fernsehsender in Berlin. Ein Sender ist das, du! Ja, ja, die haben zwar kein Geld, aber ausgeben können die Holler, Holler. Oh. Ja, jetzt kenne ich mich sogar aus, den kenne ich, das ist der SFB, ha? Ja. Der macht aber schon ganz gute Programme. Ja, aber Onkel Alois, weißt du, was das Beste am SFB ist? Jawohl, die Umschaltpause. Hä? Das ist der einzige Moment am Abend, wo ich meine Alten mal anständig am Marsch blasen kann. Ja, naja, viel Vergnügen, Onkel Alois, aber ich meine wirklich, was das Größte und Dölste am SFB ist. Die Verwaltung! Mann, sag mal, du glaubst doch auch, Kressmann ist von der CDU abgeschossen worden, wa? Nein, der Dölste am SFB ist, dass es immer dasselbe ist. Du, immer dieselbe Stimmung, immer dieselbe Musik, dieselben Sänger. Hier ist der Sender Freies Berlin. Meine Damen und Herren, von der Berliner Funkausstellung aus der Halle 4B in Berlin, die von Berlin im Jahre 1954 mit Berliner Mitteln gebaut wurde, bringt jetzt der Sender Freies Berlin einen ausgesprochenen Berliner Abend mit Berliner Melodien und Berliner Künstlern unter dem Berliner Motto Berlin bleibt doch Berlin. Als wir hier vor 40 Jahren unsere Lieder sangen, war die Stadt noch groß und schön und wir süße rangen. Mutter kam aus Köpenick, Vater kam aus Starken und die Liebe war so groß, sie hatte nur einen Haken. Und ich mach es jetzt publik, der Haken, der war ich. Ich war aus Schöneberg ein Kuckucksei und schuld daran war nur eine Nacht im Mai. Da hat ein Bube oft und gern geküsst, wie sonst in Schöneberg nicht üblich ist. Hey du, wirst verschickt, mein Kind, nach Klickersdorf am Rhein, das einzige Dorf im deutschen Land ohne Berlin-Verein. Im Junewald, da ist bald wieder Holzauktion, die neue Pflanzen stehen ja schon und sind die neuen Bäume wie ein Streichholz dünn. Ein liebes Paar, das passt schon hin. Und dann saß ich mit der Emma an der Hanke. Das ist schon 3 Jahre her, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt verbindet uns ja nur noch ein Gedanke. Einmal muss es anders werden, ich bin es her. Durch Berlin, da fuhr der Kennedy. Und die Sendung, die war wie noch nie. Kenne ich jeden Tag der Kennedy. Jede Sendung wäre genau wie die. Denn in Berlin steht immer noch der SFB. Und drum ziehen wir jetzt das letzte Resümee. Viele Rundfunkräte kommen und gehen. liest der SFB. Aber ich muss schon sagen, ihr geht ganz schön hart ins Quant, ins Zeug geht's hier schon hart. Es ist alles negativ, alles negativ. Aber Onkel Alex, es ist alles positiv. Mensch, was gibt es denn Positiveres, als über sein Negativ zu sprechen? Hm? Ja, wer sich selbst auf den Arm nehmen kann, kann von anderen nicht hochgenommen werden. Ja, na Mensch, wenn ihr in Bayern den Strauß auf den Arm genommen hättet, dann hätte er bis heute noch kein Bein auf die Erde gekriegt. Ja. Und wenn Bonn so viel Humor hätte, über sich selbst zu lachen, hätte der Karneval ja eine Brechung. Genau. Ja, oh mein. Sagen Sie, Reporter? Ja. Sagen Sie mir bitte schön, was ist Humor? Das kann ich Ihnen auch sagen. Humor ist also zum Beispiel, wenn für Berlin jahrelang irrsinnige Reklame gemacht wird und wir machen das in anderthalb Stunden kaputt. Aber falls nicht alle der Meinung sind, die ja drin, fragen wir mal ein paar. Soll ja sein, gibt's ja noch ein paar. Herr Bundeskanzler, wir hätten eine Frage. Was halten Sie vom Berliner Humor? Ja, mein lieber junger Freund, das war vor einiger Zeit, als ich hier mal in Berlin war. Da sagte mir doch der Lämmer, Herr Bundeskanzler, nun sind Sie ja schon das dritte Mal hier in Berlin. Ja. Und da haben Sie sehr gelacht. Ja, natürlich, war ja erst zweimal hier. Herr Strauß, wir hätten eine Frage. Was halten Sie vom Berliner Humor? Eine Gegenfrage, haben Sie Abitur? Nein. Bundeswirtschaftsminister, was halten Sie vom Berliner Humor? Sehr viel, sehr viel. Ich werde ja stündlich damit konfrontiert. Ich habe ja schon das Gefühl, ich wohne in Berlin. Aber Herr Bundeswirtschaftsminister, Sie wohnen doch in Bayern. Was glauben Sie, wie viele Berliner am Tegernsee wohnen? Herr Mende, wir hätten eine Frage. Was halten Sie vom Berliner Humor? Es war im Jahre 1944 in Berlin nach einem Bombenangriff. Ich war damals gerade Fraktionsvorsitzender meines Bataillons, meines Regiments. Das spielt ja auch gar keine Rolle. Jedenfalls kam damals mein Bursche zu mir, übrigens ein Berliner, sagte zu mir, Herr Hauptmann, Ihre Bude ist im Eimer. Aber die 25 Pfund Brillantine habe ich gerettet. Herr Ministerpräsident, da war das Kurschop. Was halten Sie vom Berliner Humor? Я только знаю одного берлинца, это Вальтер Ульбрихт. И он настолько так без юмора, я всегда... Я очень... Er sagt, er kennt nur einen Berliner, den Walter Ulbricht, und er wäre so humorlos, darüber könnte er sich totlachen. Mr. Kennedy, Mr. President, was halten Sie vom Berliner Humor? Was fragen Sie mich? Ich bin ein Berliner. Herr Regierender Bürgermeister, was halten Sie vom Berliner Humor? Berliner und... Ich bedanke mich bei unseren amerikanischen Freunden für ihr Vertrauen. Aber ich kann Sie beruhigen. Die Berliner hatten immer Humor. Die Berliner haben Humor. Und das sei den Herren jenseits des Brandenburger Tores noch einmal ausdrücklich versichert. Sie werden auch in Zukunft immer Humor haben. Mit einem Wort, Berlin bleibt Berlin. Land auf unseren Linden, die